der Stadt, Musikanten und sind froh gemut. Und die Musik gefällt uns allen gut. Wir gingen einmal in der Nacht, als es ganz dunkel war. Da sahen wir, jawohl, wir vier, wir sahen die Gefahr. Der böse Räuber Schlitz im Ohr, der hatte sich versteckt. Doch wir haben ihn und seine Bande aufgeschreckt. Der Esel, der rief laut, ia, der Hund macht wau, wau, wau. Der Hahn, der schrie sein Kikeriki, der Kater sein Miau. Wir sind die Bremer Stadtmusikanten, Tschin, Rat, Bum, Bum. Wir kommen in der ganzen großen, weiten Welt herum. Wir sind die Bremer Stadtmusikanten und im ganzen Land. Da sind wir wohl, jawohl, wir vier bekannt im ganzen Land. Wer das Ia, das Wauwau und Miau und Kikeriki.